Eben, vor allem die Sache ist, sehr viele Terroranschläge, also zum Beispiel auch gerade in den Nuller- und Siebener-Jahren, kamen von Tschetschenen. Das hatte weniger mit Religion zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Russland Krieg in Tschetschenien geführt hat. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis. Heute wollen wir ein sehr kontroverses Thema mit euch besprechen, sozusagen Diskussion zwischen den neuen Rechten und, sage ich mal so, Mainstream-Linken. Wir haben uns sehr lange darüber das besprochen, ob wir dieses kontroverse Thema tatsächlich besprechen wollen, weil es ist uns klar, dass wir uns gerade auf einem sehr dünnen Eis befinden. Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum wir unseren Channel gemacht haben, denn wir versuchen eben die gesunde Mitte und einen Diskussionsweg zu finden mit guten Argumenten und weniger Gefühlen. Wir wollen die Argumente von den beiden Seiten hören. Die Argumente von den Mainstream-Linken oder von den Mainstream-Medien kennen wir schon. Klar, im Prinzip läuft es in jedem Fernsehprogramm oder Nachrichtenprogramm. Aber die Argumente von der anderen Seite, von der rechten Seite, wird ganz oft einfach zur Seite gestellt. Und dadurch entsteht gewisse Dämonisierung und Verteufelung dieser Seite. Im Prinzip wissen alle, dass es irgendwie so eine böshafte neue Rechte gibt und die sind super, super böse. Aber was genau und wofür sie genau stehen, haben eigentlich die meisten Leute keine Ahnung. Und dazu analysieren wir quasi letztendlich die Vertreter der beiden Parteien. Auf der linken Seite haben wir Raik Anders, der von der Rechten wahrscheinlich als linksgrün versiffter Linkshippie bezeichnet würde. Und auf der anderen Seite haben wir den identitären Martin Sellner, der von links als komplett Nazi bezeichnet werden würde. Und als Anlass dafür nehmen wir so ein Diss-Video von Martin über Raik Anders, weil anhand dieses Videos kann man ganz gut sehen, wie genau dieser Diskurs oder diese Argumentation funktioniert und ob es tatsächlich komplettes Bullshit ist oder ist das tatsächlich etwas, worauf man aufpassen muss, weil viele Leute tatsächlich von solchen Leuten wie Martin gerade beeinflusst werden. Raik Anders ist der Inbegriff dieses linksliberalen, verlogenen, heuchlerischen Gutmenschentums und im Unterschied zu Leuten wie zum Beispiel Le Floyd, der einfach nur ein Idiot ist, der nachplappert, was er am Tag zuvor in Extra 3 oder der Heute-Show gesehen hat, ist Raik Anders nicht dumm. Er ist bei Weitem nicht so intelligent, wie er glaubt, aber er ist nicht dumm und deshalb mache ich ihn auch für das, was er sagt, was er tut, seine Agenda, für das, was er verursacht, verantwortlich. Ich meine, aus marketingmäßiger Sicht müssen wir gar nicht diskutieren. So, der Scheiß funktioniert. Angst funktioniert, Feindbilder funktionieren. Oh mein Sarrazin. Also, ich muss schon sagen, Martin gerade als du sagst, dass Raik Anders nicht dumm ist, finde ich schon ein sehr, sehr schlauer Move, weil sozusagen zeigst du Respekt für deinen Opponenten und Raik Anders ist tatsächlich nicht dumm. Was Martin danach sagt, mit seiner Sendung Armes Deutschland, genau die Grundstimmung des typischen linksliberalen deutschen Hochschülers oder den Österreich-Gymnasiasten verkörpert, der alles ein bisschen besser weiß, voll non-kontrovers ist, urcool ist, gegen das System ist, aber seltsamerweise in so gut wie jedem einzelnen Punkt, was Internationalismus, Einwanderung, Islamfreundlichkeit und so weiter betrifft, vollkommen mit der Lehrmeinung der Medien, der CDU, der SPD, dem Einheitsbündnis der Multikulti-Parteien übereinstimmt. Dass er so gehört zu sogenannten so einer Mainstream-linken YouTubern, die immer so besser wissen, da muss ich sagen, er hat tatsächlich recht, weil ich persönlich bin kein Fan von Raik Anders und diese Arroganz, die Martin ihm vorwirft, diese Arroganz spüre ich auch. Ja, das ist nun mal, ich sag mal, Raiks größte Schwäche. Also es kommt halt sehr, sehr, sehr von oben herab. Sein Buch heißt Eure Dummheit kotzt mich an. Das sagt schon alles, glaube ich, weil, naja, es ist schon arrogant. Und immer so, du bist dumm. Es ist eine beschissene Diskussionsgrundlage und ich meine, du bist dumm ist kein Argument. Also sozusagen, wenn du meine Meinung nicht vertrittst, bist du dumm. Das heißt. Und das ist ein riesiges Problem, denn genau das ist das Ding. Wenn er von vornherein alles als dumm oder direkt oder als Nazi, wie wir später sehen, diffamiert und entlässt, natürlich fühlen sich dann die Leute, die verbinden dann diese Arroganz mit der linken Einstellung. Das heißt, also in ihren Köpfen entsteht dann, okay, jeder Linke ist arrogant, jeder Linke hält mich für dumm, für Nazi, was soll's, dann höre ich halt auf die, die mich nicht beleidigen, dann höre ich auf die, die mich anhören. Und das ist der Grund, warum, warum Martin Erfolg hat, das ist der Grund, warum die AfD erfolgreich ist und das ist der Grund, warum Trump gewählt wurde. Also, dass das immer noch niemand sieht, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Dieser Selbsthass von euch Bio-Deutschen, dieses völkische Antideutschtum geht uns dermaßen auf die Nerven. Es ist einfach nur peinlich. Es geht jedem auf den Keks und ganz besonders auch den Migranten und Neubürgern. Kommt endlich mal klar auf eure Identität. Ihr seid Deutsche, findet euch damit ab. Überhöht es nicht chauvinistisch, aber hör auch auf mit diesem lächerlichen Selbsthass. Ja, das ist, da spricht ja zum Beispiel auch einen sehr interessanten Punkt an, dieses Selbsthassende oder selbstkasteiende, der selbstkasteiende Deutsche. Letztendlich geht es auf die Erbschuld zurück. Das war quasi, dass auch die jetzige Generation immer noch verantwortlich ist für das, was war. Und ich finde, ich persönlich meine, wie gesagt, Leo und ich, wir sind beides Ausländer, wir sind beide nach Deutschland gekommen. Ja, und die Aufarbeitung habe ich auch gesehen, ja, die ist krass. Das wird sehr, sehr viel aufgearbeitet und das wird sehr viel Gewicht während der Schulzeit. Zwischen der 6. und der 13. Klasse habe ich im Geschichtsunterricht und allen anderen Fächern sehr viel sich um dieses Thema gedreht. Letztendlich, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass die heutige Generation dafür verantwortlich oder sonst irgendwie belangt werden kann. Natürlich, es ist Teil der Geschichte. Ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, ich finde dieser Entnazifizierungsprozess super wichtig und das ist wirklich ein Vorbild für die ganze Menschheit, wie die eine Nation sozusagen mit seiner dunklen Vergangenheit umgeht. Aber ich glaube, heutzutage hat diese Politik eine gegenteilige Wirkung. Sozusagen, dass es tatsächlich solche Leute wie Martin zusätzliche Argumente gibt. Ich sag mal so, ich habe selber von sehr vielen Deutschen erlebt, die das Selbsthass tatsächlich in sich tragen. Ich persönlich kann ihn nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch gleichzeitig Nationalstolz nicht nachvollziehen. Denn ich selber finde, auf etwas stolz zu sein, ist etwas, was du selber erreichst. Das hat auch schon George Carlin mal gesagt. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin stolz, dass ich eine Prädisposition für Leberzirrhose habe, weil ich Ire bin. Das ist etwas, was dir angeboren ist. Rechten Vollidioten. Das rechte Arschloch. Im gesamten Machwerk von Raik Anders auf YouTube, das ich mir jetzt antun musste, habe ich kein einziges Video gefunden, wo er wirklich ehrlich und rational auf vernünftige, einwanderungskritische Argumente, die faktenbasiert sind, eingeht. Er pickt sich immer irgendeinen blöden Facebook-Kommentar, irgendeinen Einzelfall raus, um dann im Großen und Ganzen die gesamte Einwanderungskritik zu delegitimieren. Sie ist für ihn nur Rassistenscheiße. Genau hier sehen wir eigentlich den springenden Punkt. Das ist das, was Martin Raik vorwirft, ist, wenn es denn stimmt, eine valide Kritik. Denn wenn er quasi absolut keine Kritik zulässt, jeder, der Kritik an seiner Argumentation, an seiner Logik, an seinen Fakten hat, der ist ein blöder rechter Nazi. Wenn das tatsächlich stimmt, dann hilft es niemandem. Aber Raik muss auch gar nicht auf Argumente eingehen. Er hat nämlich ein General- und Standardargument. Das Argument, das eigentlich den Kern des gesamten Multikulti-Denkens ausmacht. Und zwar, it's the current year. It's 2015. This shouldn't be up for debate. It's 2016. Chill. It's 2015. Hier muss ich leider Martin tatsächlich recht geben. Das letzte Jahr habe ich mich in diesem Sinne auch verändert, weil ich tatsächlich dachte, dass viele Sachen, die ich selbstverständlich fand, so eine liberale Politik und Multikulturalismus und sozusagen Globalisierung, solche Sachen wären für mich selbstverständlich, sind tatsächlich für viele Leute in der Welt momentan eigentlich, viele Leute können das nicht akzeptieren. Sie sind tatsächlich dagegen und der Trump-Sieg hat das gezeigt und bewiesen. Und dieses Argument im Sinne, wow, das ist 2016, 2017, come on, nein, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, weil die neue Generation geboren wurde und tatsächlich muss man den Leuten wieder direkt sprechen über solche Themen und ihnen erklären, aber nicht so sagen, hey, es ist halt schon vorbei, das ist 21. Jahrhundert und es ist halt für alle normale Leute klar. Eben, das ist wieder die Dämonisierung von Leuten, die nicht deiner Meinung sind, es bringt nichts. Die Tatsache aber, dass sich die kulturellen Identitäten und die Völker im 21. Jahrhundert nicht aufgelöst haben, sondern sich sogar verstärkt haben. Und dass dieser angebliche Menschheits- und Weltfortschritt in eine postnationale, postethnische, multikulturelle Plastikzukunft kein globales Phänomen ist, sondern ein auf Europa und den Westen begrenztes Sozialexperiment. Hier muss ich Martin widersprechen. Das ist tatsächlich so, dass es natürlich diese Diskussion um nationale Identität nicht aufgelöst wird, das ist klar. Aber ich muss für meine Generation sagen und für Generationen von heutigen 20-Jährigen oder 10-Jährigen, ich muss sagen, die sind tatsächlich neu. Und dieses Experiment, über das er redet, ist tatsächlich teilweise gelungen, weil momentan gucken wir alle Hollywood-Filme, wir hören eigentlich die gleiche Musik, und die kulturellen Grenzen sind tatsächlich aufgehoben. ISIS, sie benutzen YouTube, sie benutzen Facebook. Es ist schon da und das kannst du nicht ablehnen. Und das halte ich für ein rhetorisches Trick von Martin. Was er sagt, sein Hauptpunkt ist, hat die nationale Identität der europäischen Völker verstärkt. Stimmt nicht. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht in meiner Generation. Siehst du das, Dennis? Ich würde mal sagen, es ist teils tatsächlich. Einige haben es quasi mit offenen Armen empfangen, einige wehren sich dagegen. Aber das ist nicht nur die Deutschen, das ist in jedem Volk so. Es gibt immer die sagen, okay, cool, alles klar, wir vermischen es. Die anderen sagen, nein, wir wollen unsere kulturelle Identität behalten. Ja, aber ich sehe keine Deutschen in deutschen Kneipen, sondern so eine typische deutsche Kneipen, wo momentan gerade nur Rentner sitzen oder so, ja. 70, 60-jährige, 80-jährige Leute. Ich sehe da keine jungen Leute, weil das ist halt deutsche Kultur. Wo sind sie? Die Deutschen gehen halt, keine Ahnung, in die Kettenrestaurants, in McDonald's, Hans im Glück und so weiter. Da essen sie, da trinken sie, in Berlin oder auch, keine Ahnung, auch in Leipzig. Es ist wirklich sehr schwierig, irgendwie typisch deutsche Küche zu finden. Es ist Kebab, Pizza, Burger sind überall, aber so irgendwie deutsches Essen, so Eisbein zu essen, wenn ich meine Freunde zum Beispiel nach Deutschland kommen und sagen, ja, ich möchte was Deutsches essen, dann habe ich keine Ahnung, wo ich solchen Laden finden soll. Okay. Und das stört niemanden. Wenn man sich dieses peinliche Video anschaut mit dieser Stock-Music, weiß nicht, romantischer Frühlingstag im Hintergrund, merkt man einfach, dass auch du ein emotional gesteuerter Multikulti bist. Wollen wir fremde Menschen fern von uns halten, sie abstoßen, in der Hoffnung, dass sie uns so schnell wie möglich wieder verlassen? Oder reichen wir ihnen die Hand? Wir sehen halt auch wirklich, wie sich Reich an einem sehr, sehr billigen Mittel versucht. Traurige Musik, starke Bilder. Und auch das wieder erzeugt wieder dieses Gefühl von oben herab, so von wegen, da siehst du nicht diese armen Menschen? Schau, ich drücke dein Gesicht da hinein. Leo, was für eine Wirkung hat das für dich erzeugt, als du es gesehen hast? Wie war das? Ja, natürlich. Das ist natürlich, wenn ich sowas sehe und ich bin sozusagen Medienprofi, wenn ich so eine schlechte handwerkliche Arbeit sehe, habe ich tatsächlich eher so Gegenreaktionen. Aber ganz interessant, wenn wir jetzt weiter Martins Video gucken, benutzt er genau dieses Mittel. Lieber Reik, ich zeige dir in der Folge ein paar Bilder des Islams in Europa, die nicht von der AfD aufgebaut wurden. Bilder von der Terrorattacke auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Er zeigt Opfer in Nizza, in Paris, auch unter solcher Musik und sagt, ja, aber da sind die Schlussfolgerungen der Multikulti-Politik. Und das ist genauso schlecht gemacht und genauso plakativ und manipulativ wie Reichs Arbeit. Martin, du gehst jetzt die gleiche Schiene. Und warum zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für islamischen Terror in Europa höher ist als in Japan? Warum sie in Deutschland höher ist als in Ungarn oder Polen oder Russland? Okay, hier gibt es einen faktischen Fehler. Und zwar, ich weiß nicht, über Japan und Slowakei, Polen kann ich nicht sprechen. Ich kenne die Situation in diesen Ländern nicht so gut. Da ich aus Russland komme, kenne ich die Situation in Russland sehr, sehr gut. Und die Gefahr, die terroristische Gefahr in Russland ist viel, viel höher als in Deutschland. Es liegt teilweise auch an den Kaukasus und das auch an die Terroristen oder so Islamisten im Kaukasus. Und darüber kann man sprechen. Und vielleicht, wenn ich jetzt weiter rede, kann dann Martin sagen, okay, das sind auch Muslimen und ja, Russland hat auch dieses Problem. Aber ich sehe hier einfach einen faktischen Fehler. Eben, vor allem die Sache ist, sehr viele Terroranschläge, zum Beispiel auch gerade in den Nuller- und Siebener Jahren, kamen von Tschetschenen. Das hatte weniger mit Religion zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Russland Krieg in Tschetschenien geführt hat. Natürlich hat der Krieg in Tschetschenien zu Islamisierung geführt, aber es ist sehr, sehr kompliziert. Eben, letztendlich heißt es nicht, dass offene Grenzen von vornherein automatisch heißen, dass mehr Terrorangriffe gibt. Natürlich machen offene Grenzen und keine Kontrollen es leichter. Das wäre Blödsinn zu sagen, dass es nicht stimmt. Aber es gibt einfach viel mehr Faktoren, die dieses begünstigen. Ich glaube auch, dass es eben hier in diesem Infokrieg der Ideen, der Meinungen, im Krieg und Kampf um die Bilder und die öffentliche Meinung im Jahr 2017 eine große Veränderung geben wird. Und das möchte ich auch Reik anders, falls ihr das Video wirklich ansieht, am Schluss sagen, deine Zeit ist vorbei. Du hattest sie, aber jetzt ist sie abgelaufen. In den sozialen Medien beginnt und begann, vor allem in Amerika, mit der Alt-Right, mit Gamergate, mit dem Umschwenken extrem vieler vor komplett unpolitischer Kanäle, richtig politisch werden, politisiert sind und ganz klar in eine patriotische, identitäre, konservative Richtung gehen, allen voran Dinge wie Rebel Media. Und in Deutschland bereitet sich das Ganze auch schon vor. Ich sehe überall, wie kleine Pflänzchen aus dem Boden sprießen, genau diese Kanäle, die so aufklärerisch, atheistisch oder gegen Feminismus und Genderwahnsinn daherkommen, rein gegen den Islam, der eine auf die, der andere auf jene Art. Und die werden im Jahr 2017 sehr, sehr viel verändern in Deutschland. Der letzte Teil von Martins Video ist einfach, sage ich mal, so Propaganda. Und er sagt, dass ihr seid auch, wie gesagt, hat verloren, wir gewinnen. In Amerika haben wir gewonnen. Und die sogenannte Alt-Right-Movement kommt jetzt nach Deutschland und so weiter und so fort. Es ist natürlich so, er hat tatsächlich recht. Und es wird natürlich jetzt wachsen. Und ich und Dennis haben das schon gemerkt und deswegen machen wir unseren Kanal. Aber wenn wir jetzt tatsächlich jetzt vernünftig und rational dieses Video anschauen und konkret gucken, was meint Martin, sehe ich genauso inhaltliche Lücke wie bei Reik. Dagegen wollen wir Identitäre, wir Patrioten, auch Parteien wie die AfD und Pegida, uns fragen, was wir sind als Europäer in diesem Jahrhundert, was uns ausmacht, was uns ausgemacht hat. Natürlich wollen wir jetzt kein rassereine, globale Apartheid, Blödsinn, dieser ganze Vogelscheuche, als die IB in den Medien dargestellt wird, glaubt eh kein Mensch mehr. Aber es ist immer eine Frage des Ausmaßes und dieses Ausmaß ist jetzt bei weitem überschritten und deshalb brauchen wir jetzt eine Politik der Grenzschließung, der Leitkultur und der Remigration und De-Islamisierung, wenn wir das Sterben in Europa aufhalten wollen. Während Martin sagt, wir haben viel zu viele linke und Gutmenschen und wir müssen zurück zu den Grenzen von früher, also quasi die Grenzen, wie sie vorher waren, zurück zum Nationalismus, was bei Reik das Problem ist, wir haben einfach zu viele Nazis und wenn sie nicht wäre, wäre alles super. Ja, ich muss aber auch sagen, ja, ich spüre schon gewisse Ideologie hinter Martin. Was er sagt, ist ein klassischer Nationalismus aus dem 19. Jahrhundert. Aber das 20. Jahrhundert hat schon gezeigt, dass diese Ideologie auch nicht funktioniert. Und ich finde Reichs, okay, wenn man tatsächlich ein bisschen auslegt, was er meint, ist eher diese multikulturelle Politik oder multikulturelle Ideologie, linke Ideologie, die sich auch in der Krise befindet. Das Problem ist, dass diese beiden Lager überhaupt keinen Bock haben, miteinander zu sprechen. Und machen nur Videos, wo sie sozusagen aneinander vorbei reden im Prinzip. Ich glaube, wir könnten für dieses Video tatsächlich sehr viel Hate bekommen von den beiden Seiten, von den Rechten und von den Linken. Aber ich finde es immer noch wichtig, tatsächlich dieses Thema aufzugreifen und tatsächlich darüber offen zu sprechen, ohne irgendwelche Vorurteile. Eigentlich wäre unser Traum eine Diskussion zwischen, sage ich mal so, Martin oder solchen Leuten wie Martin und solchen Leuten wie Reik zu organisieren. Und ich weiß nicht, wenn Martin, Reik, wenn ihr dieses Video seht, wir sind ganz offen, euch so eine Bühne für Diskussionen anzubieten. Denn letztendlich ist das Ziel unseres Channels, dass wir quasi immer versuchen, den Mittelweg zu finden und Diskussionen eine offene Plattform zu bieten, frei von Vorurteilen, einfach nur Leute sprechen zu lassen, um zu zeigen, was ist denn jetzt wirklich dahinter. Und wir sprechen auch, wir fragen auch nicht nur Martin und Rai, einfache Leute, die solche Gesinnungen vertreten oder solchen Bewegungen gehören. Wir sind ganz offen für offene Diskussionen, für Besprechungen und schreibt uns an. Wir könnten tatsächlich eine Möglichkeit finden, darüber zu sprechen. Absolut. So, wie fandet ihr es? Haben wir es geschafft, halbwegs in der Mitte zu bleiben oder sind wir doch irgendwie doch zu weit links oder zu weit rechts ausgeschweift? Sagt uns eure Meinung. Interessiert euch dieses Thema, die Alt-Right-Bewegung in Deutschland und weltweit? Schreibt es in die Kommentare. Wir würden gerne dieses Thema weiter verfolgen. Und ja, vielleicht machen wir ein extra Video darüber. Ciao. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.